damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 8. So, und heute ist es dann mal passiert. Ich bin an unserem Reha-Stammtisch versackt. Und das, obwohl der Zugriff auf Getränke jedwelche Art verwehrt wurde, weil das Bistro zeitig schließt. Dass man sich so lange an einer 0,33er Flasche Bier festhalten kann, wenn man muss, ist eine Lehre, die ich aus dem heutigen Tag gezogen habe. Ansonsten habe ich heute den Therapieplan deutlich als Fremdbestimmung erlebt und das hat mich zeitweise echt genervt. Der Tag wird durch Mahlzeiten und Therapien getaktet. Heute war es nicht gut aufeinander abgestimmt. Der Tag begann mit Sporttherapie und der anstehende Verbandwechsel war so dicht daran geplant, dass ich früher aufhören musste, um noch eben kurz die durchgeschwitzten Klamotten zu wechseln und an das andere Ende des Hauses zu laufen. Als ich ankam, war ich wieder geschwitzt und außer Puste. Mit dem Heilungsverlauf hingegen bin ich total zufrieden. Die neue Behandlung der Wunde schlägt sehr gut an. Da, wo noch vor Wochen das Stoma war, ist jetzt nur noch eine kleine, wenige Zentimeter lange Wunde zu sehen. Für mich ist das so ein Wahnsinnsgrund zur Freude. Eventuell kann bald auf den Verband verzichtet werden. Und dann kann ich wieder einmal ins Wasser. Zum ersten Mal seit einem Jahr. Über die beiden Vorträge heute will ich nicht viele Worte verlieren. Bisher dachte ich immer, wenn man sich bemüht, kann man aus jedem Vortrag etwas mitnehmen. Und wenn es nur das Handout ist. In einem Fall heute war es aber noch nicht einmal das. Draußen war schönes Wetter und ich bereute, meinen Ehrgeiz teilzunehmen und dachte, es sei gegebenenfalls besser gewesen, einfach stattdessen einen Spaziergang zu machen. Richtig gut hingegen war die Sensi-Gruppe Hände. Das Herumkneten im warmen Raps, also diesen kleinen schwarzen Kügelchen, war eine echte Wohltat für meine Hände, deren Tastempfinden noch immer durch die Chemotherapie beeinträchtigt ist. Man konnte den Raps auch über die Hände fließen lassen. Und tatsächlich konnte ich irgendwann einzelne Körnchen auf den Fingern wahrnehmen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut wirkt. Das hält zwar noch nicht lange an, aber ich bin zuversichtlich, dass das von Übung zu Übung kommt. Auch interessant war es, cremigen Honig in die Hände zu verteilen und dann die Handflächen wiederholt schnell auseinanderzuziehen. Auch das stimuliert die Nerven und ich habe an Zuversicht gewonnen, dass ich bald wieder schmerzfrei musizieren kann. Wie in den letzten Tagen immer, so wollte ich auch heute Abend an der freiwilligen Sporttherapie teilnehmen und noch 25 Minuten auf dem Ergometer fahren. Jedoch, heute war eine andere Aufsichtsperson dort und verweigerte mir diesen Wunsch, weil das Ergometer nicht vom Arzt angeordnet sei. Da habe ich dann in den letzten Tagen wohl was falsch gemacht. Na gut, macht ja nix. Dann nehme ich eben den Crosstrainer, der mich viel mehr belastet. Das war dann okay. Ich glaube, sowas ist typisch für ein Vorschrift ist Vorschrift-Denken. Das war heute das erste Mal, dass ich mich geärgert habe. Zum einen über den Vortrag, zum anderen über diese Sache mit dem Ergometer. Umso cooler war es mit den Jungs aus Köln, Paderborn, Brandenburg und ich weiß gerade nicht mehr von wo noch, nach dem Abendessen um den runden Tisch zu setzen und die Welt zu retten. Es war echt klassisch, jeder erzählte so seine Sicht und leistete seinen Beitrag. Und es war eine fröhlich erzählende Runde bei ganz moderatem Einsatz von Getränken, bei denen die Entstehung von Alkohol im Herstellungsprozess billigend in Kauf genommen werden muss. Zum Ausflug nach Dänemark am Samstag hat es heute nochmal konkretere Absprachen gegeben. und auch ein Spaziergang am Strand entlang, der teilweise Zentimeter hoch mit rotbraunen Algen bedeckt war, hat noch stattgefunden. Jetzt wird es still im Haus. Und ich muss hier auch bald Ruhe geben, bevor mich noch eine disziplinarische Maßnahme ereilt. Würde ja den Tag krönen. Also mache ich an dieser Stelle Schluss und sage, bis denne.